Erfällt nun war damals in Frankreich die sogenannte Merlin-Prophezeiung sehr populär, die besagte, dass das verwüstete Frankreich nur durch eine Jungfrau wiederhergestellt werden könne. Johanna selbst bezieht sich mehrfach auf diese Prophezeiung. Welche Rolle spielt die Jungfräulichkeit denn bei ihrer Mission? Ja, der Merlin-Mythos ist ja ein Teil der Artus-Sage und ist zweifellos weiteren Kreisen der Bevölkerung in Frankreich bekannt gewesen. Das ist das alte keltische Erbe. Das alte keltische Erbe, ja. Es ist ja auch die Rede von Feen da, nicht wahr? Es kommen ja auch Feen im Artus-Mythos vor, die Fata Morgana. Die auch in Verbindung mit ihrem Heimatort Domremy stehen. Ganz sicher, ja. Es gab dort einen Feenwald, ursprünglich wahrscheinlich eine keltische Kultstätte, an der noch Veranstaltungen stattfanden, Frühjahrsfeste, Tanzveranstaltungen und so. Es gab eine heilige Quelle dort. Also das spielt alles eine Rolle. Und innerhalb dieses Mythos gab es eben eine Prophezeiung, die bekannt war, die eben volkstümliches Erzählgut war, dass Frankreich durch eine Frau in Gefahr geriete, ins Verderben geriete, durch eine Jungfrau aber wieder gerettet würde. Und Jeanne d'Arc erwähnt diese Prophezeiung schon sehr früh in den Gesprächen in Vaucouleurs, die sie dort mit Rittern hatte. Und sie erklärt, sie selber sei diese Jungfrau, die Frankreich retten werde. Und sie hat sich von Anfang an als die Jungfrau bezeichnet und sagt, als solche ist sie von ihren Heiligen bezeichnet worden. Als die Jungfrau, La Pucelle und Tochter Gottes, Fide. Das war ein empfindlicher Punkt. Sie sagte, das sei mit ihrer Sendung verbunden. Sie mythisiert es nicht sehr. Sie sagte, nur für die Zeit ihrer Sendung eben müsse sie Jungfrau bleiben. Und sie hat alle verbalen und auch körperlichen Angriffe auf ihre Jungfrauschaft sehr energisch abgewehrt. Sie hat ihre Sendung, ihre göttliche Mission sehr genau im Auge. Und mit Hilfe eines Verwandten gelangt sie zum Festungskommandanten von Vaucouleurs, Robert de Bonricourt, der ihr helfen soll, den Thronfolger kennenzulernen. Während ihres Aufenthaltes in Vaucouleurs kommt der Verdacht auf, dass die junge Frau in Männerkleidern, die von einem göttlichen Auftrag spricht, von Dämonen besessen sei. Ja, das ist das erste Mal, dass dieser Verdacht auftritt, und zwar auf Seiten des Klerus. Also der dortige Pfarrer macht eine Probe, ob sie unter dämonischem Einfluss oder unter göttlichem Einfluss steht. Sie nimmt das mit großem Humor auf und wehrt also den diesbezüglichen Angriff ab. Der Pfarrer kommt selber in eine lächerliche Lage. Also diesen Versuch mit dem Beschwörungsritual durch den Pfarrer, den besteht sie. Und dann tritt auch die Wende ein. Die Einwohner von Vaucouleurs glauben an ihren göttlichen Auftrag und werden sozusagen auch zu ihren ersten Anhängern. Sie unterstützen sie. Jeanne d'Arc wird populär, kann man sagen. Ja, der Festungskommandant Baudricourt wehrt sich zunächst noch. Er nimmt sie nicht ganz ernst. Er sagt ja auch zu ihrem Onkel, er solle ihr ein paar Ohrfeigen verpassen und sie wieder in den Hof ihres Vaters zurückbringen. Aber die Leute, also es wird hier zum ersten Mal deutlich, dass sie eine ungeheure persönliche Faszination ausüben kann. Sie ist eine Sympathiegestalt und das zeigt sich hier zum ersten Mal in Vaucouleurs, dass sie auf die Massen wirken kann. Auch der Festungskommandant Baudricourt gibt ja schließlich nach. Er schreibt ihr ein Empfehlungsschreiben für den Thronfolger und gibt ihr eine kleine Schutztruppe mit. Ja, man muss ja bedenken, Vaucouleurs war eine isolierte Festung, eine isolierte königstreue Festung, die von Baudricourt gehalten wurde. Und zwar hauptsächlich durch vertragliche Absprachen mit den Burgunden und mit den Engländern. Und sie musste dann mit ihrer kleinen Truppe, also es waren insgesamt 6 Leute, durch 700 Kilometer feindlich besetztes Gebiet eben bis zur Loire, bis zu dem Loire-Fluss, wo dann der königliche Einflussbereich begann, musste sie sich durchschlagen, also hauptsächlich in nächtlichen Ritten. Sehr abenteuerlich, und das wird ja auch später von den Zeugen, von den Augenzeugen, sehr lebhaft und farbig geschildert. Wie wurde Johanna denn dann am königlichen Hof in Chinon empfangen? Was weiß man darüber? Ja, die Berichte sind nicht ganz einhellig. Also man weiß nicht, ob sie direkt nun in die Umgebung des Königs auf das Schloss von Chinon gebracht wurde oder erst nach einer gewissen Wartezeit, ob da Vorgespräche stattfanden und so. Das weiß man nicht so genau. Jedenfalls, die Szene scheint doch stattgefunden zu haben, dass sie da abends in den großen Saal, in dem sich der königliche Hof befand, zwischen 300 und 400 Personen in einem mit Fackel erleuchteten Saal hier zum ersten Mal dem König vorgestellt wurde, ihm entgegentrat. Das heißt, sie musste, das war ein Teil der Probe, sie musste den König erst unter seinen Höflingen erkennen. Sie hat ihn vorher nie gesehen. Hat ihn aber dann sofort als solchen identifiziert, und es fand dann noch am gleichen Abend ein Gespräch, ein privates Gespräch, ein Vier-Augen-Gespräch zwischen ihr und dem König statt. Und im Verlauf dieses Gespräches muss sie den König von ihrer Mission und ihren Erfolgsaussichten im Krieg überzeugt haben. In diesem Zusammenhang, vor allem was dieses Vier-Augen-Gespräch betrifft, ist immer wieder die Rede von einem sogenannten geheimen Zeichen, das sie ihm gegeben haben soll. Und dieses rätselhafte Zeichen hat unter den Historikern ja sehr viele Spekulationen ausgelöst. Es gibt also zahlreiche Hypothesen, denn auch Karl der Siebte hat bis zu seinem Tode nie darüber gesprochen, was dieses geheime Zeichen gewesen sein könnte. Ja, wie Sie ganz richtig sagen, Herr Achenbach, es gibt eben nur Hypothesen und Vermutungen darüber. Mit Sicherheit weiß man nichts. Man muss sich aber vorstellen, der König war ein total verunsicherter Mensch. Also man muss bedenken, die eigene Mutter hatte ihm die Legitimität abgesprochen. Sie sagte, er ist ein illegitimes Kind, ein Bastard. Die Mutter hatte sich auf die Seite des Gegenkönigs, des Königs von England, geschlagen und hat ihn als legitimen Thronerben von Frankreich, also den König von England, Heinrich den VI., den Kindkönig, er war ja nicht mal 8 Jahre alt damals, hat sie als legitimen Thronfolger angesehen. Und der Dauphin, also Karl der VII., hatte mit Zweifeln an seiner Herkunft zu kämpfen. Man muss ja bedenken, es war hier sehr wirksam der Mythos des heiligen Blutes. Also der legitime Thronerbe von Frankreich musste, in seinen Adern musste das heilige Blut Karls des Großen fließen. Sonst konnte er gar nicht legitim werden. Das war eine große Tradition im französischen Königshaus Über das gesamte Mittelalter. Ja, man spricht von der sogenannten Religion Royale, also der königlichen Religion. Das war natürlich keine offizielle kirchliche Doktrin, aber doch tief verwurzelt. Tief verwurzelt, ein Bestandteil der Religion, also der religiösen Legitimation des französischen Königtums und ein Bestandteil der Volksreligion. Und das ist eben wichtig für Jeanne d'Arc. Sie hat Karl dem VII., dem Dauphin, die Gewissheit gegeben, dass er der legitime Thronfolger ist. In irgendeiner Weise hat sie ihm das überzeugend dargelegt oder auch suggeriert, man weiß das nicht so genau. Jedenfalls aus diesem Gespräch ging der König in dem Bewusstsein heraus, eben der legitime Thronerbe zu sein, der eben nach Reims geführt werden musste. Davon war Karl der VII. Wohl noch nicht überzeugt, dass Jeanne d'Arc das fertigbringen würde. Aber davon hat sie ihn dann in den nächsten Wochen und eben auch seine Höflinge, seine Ratgeber hat sie dann in den nächsten Wochen von den Erfolgsaussichten ihrer Mission und auch ihren kriegerischen Kenntnissen überzeugt. Man kann also sagen, sie hat ihn psychologisch und andererseits auch in seinen politischen Plänen aufgebaut. Ja, also das kann man mit einiger Sicherheit sagen. Dagegen, ob es da ein Zeichen gegeben hat, was das gewesen sein könnte, eine Krone oder was, das weiß man heute nicht mehr. Ja.